Am 6. Juni 1944 landeten die alliierten Streitkräfte an der Küste der Normandie. Diese Invasion war die größte Luftlandeoperation im Zweiten Weltkrieg überhaupt. Sie durfte nicht scheitern und wurde durch den Einsatz modernster Radartechnik vorbereitet. Die Täuschungsmanöver der Alliierten waren unter dem Decknamen Fortitude generalstabsmäßig vorbereitet worden. Durch Täuschungsmanöver wurden die Abwehrkräfte im Raum von Calais gebunden, selbst dann noch, als die Alliierten schon in der Normandie kämpften. This is London. London calling in the home, overseas and European services of the BBC and through United Nations Radio Mediterranean. And this is John Snagg speaking. Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, have just issued communique number one, and in a few seconds I will read it to you. Communique number one. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. I'll repeat that communique. Communique number one. Under the command of General Eisenhower, Knickebein und Würzburg-Riese. Radar, die Aufhellung der Nacht im Zweiten Weltkrieg. Ein Report von Gerald Sammet. On the northern coast of France. This ends the reading of communique number one from Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force. When the lights go on again all over the world, and the ships will sail again all over the world, then we'll have time for things like wedding rings and three. Der letzte Apriltag im Jahr 1945. Die BBC meldet den Tod Adolf Hitlers. Nüchtern, nicht triumphierend. Europa liegt zum zweiten Mal im 20. Jahrhundert in Trümmern. Die alte Welt hat sich aus sich selbst heraus wieder zerstört. Der Sieg der Alliierten wird binnen einer Woche, am 7. Mai in Reims und am 8. Mai in Berlin-Karlshorst, mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht besiegelt. Die gigantische Kriegsmaschinerie läuft ins Leere. 6 Jahre zuvor in Polen hatten deutsche Panzer polnische Kavalleristen niedergemacht. An der Westfront waren Franzosen und Briten dem Verbündeten in einem Angriffskrieg unterworfen. Dass sie ihn anfangs nicht gewinnen wollten, lag an den Nachwirkungen ihrer Appeasement-Diplomatie. Dass sie ihn nicht gewinnen konnten, hatte technische Gründe. Deutschland war es in den 30er Jahren gelungen, in fast allen militärisch relevanten Schlüsseltechnologien seinen Vorsprung auszubauen. Nicht um Tapferkeit, Heldenmut und Offizierstugenden ging es in diesem Krieg. Ingenieure führten die Entscheidung über Sieg und Niederlage herbei. Die seltsame Niederlage, so überschreibt der französische Historiker Marc Bloch seine Bilanz einer beispiellosen militärischen Konfrontation, die er als Augenzeuge im Dienst des Generalstabs erlebte. Einem Geschichtsschreiber war es vergönnt, im Soldatenkostüm den Gegenstand seiner Betrachtung begutachten zu dürfen. Als Nachrichtenoffizier führte er den Krieg, dessen Bewegungsgesetze er später nachzeichnen würde. Was ihn dabei von seinen Feldherren trennt, ist die Gabe des Staunens. Bloch wird von den deutschen Armeen bis an die Küsten Nordfrankreichs getrieben. Die Überlegenheit des Gegners scheint ihm vollkommen zu sein. Sie widerspricht allen militärischen Erfahrungen. Die Niederlage gibt ihm die Gelegenheit, nach Gründen zu suchen. Bloch schreibt: Getreu ihrem Programm, das ganz auf Geschwindigkeit ausgerichtet war, gingen die Deutschen immer mehr dazu über, ihre vordersten Einheiten fast ausschließlich über Landstraßen zu schicken. Es war also absolut unnötig, sich auf Positionen zurückzuziehen, die sich über hunderte von Kilometern erstreckten, sich kaum befestigen ließen und leicht zu entdecken waren. Wie viel größeren Schaden hätten dem Eindringling dagegen einige Widerstandsnester zufügen können? Gut getarnt entlang den Landstraßen, mobil genug und ausgerüstet mit einigen Maschinengewehren und Panzerabwehrkanonen, wenn nicht mit ein paar bescheidenen 75er Feldgeschützen. Als ich in Rennes die großenteils aus Kratfahrern bestehende deutsche Kolonne sah, wie sie friedlich den Boulevard Sévigné hinunterfuhr, meldeten sich alte Infanteristenreflexe in mir. Völlig unnütz. Denn wir hatten nur noch unsere Sekretäre oder die Männer vom Spritlager, die allesamt, und das seit Beginn des Feldzuges, über lächerlich wenig Waffen verfügten. Und doch hätte es einen gejuckt, der verdammten Kolonne irgendwo hinter einem Gehölz in dieser bretonischen Landschaft, die sich zum Hinterhalt so trefflich eignet, aufzulauern, und sei es auch nur mit leichter Bewaffnung. Nachdem man erst einmal gehörige Verwirrung gestiftet hätte, wäre man schnell wieder ins Kaff zurückgekehrt, um anderswo von Neuem loszuschlagen. Ich bin sicher, dass 3/4 unserer Soldaten Spaß an der Sache gefunden hätten. Doch leider war das im Handbuch nicht vorgesehen gewesen. Dieser Blitzkrieg brauchte natürlich eine bestimmte Ausrüstung. Die Deutschen hatten sie sich verschafft, Frankreich nicht. Oder zumindest nicht in ausreichender Menge. Es ist immer wieder betont worden, wir hatten nicht genügend Panzer, nicht genügend Flugzeuge, nicht genügend Lastwagen, Motorräder, Zugmaschinen und waren damit von vornherein außerstande, die Operationen so durchzuführen, wie es nötig gewesen wäre. Das ist natürlich eine unbestreitbare Tatsache. Aber genauso sicher ist, dass nicht alle Ursachen für diesen beklagenswerten und fatalen Mangel militärischer Natur waren. Frankreichs Armeeführung ist im ihr überlieferten militärischen Denken befangen. Sie hat die Westgrenze, der Erfahrungen von 1914 eingedenk, mit der Maginot-Linie befestigt. An der ziehen Hitlers schnelle, bewegliche Vorauskommandos einfach vorbei. Der Zement des unverrückbaren Befestigungswerks und der Beton der französischen Militärdoktrin machen den Feldzug für die Wehrmacht zum Sandkastenspiel. Schonungslos ist daher Marc Blocks Abrechnung mit den Fehlurteilen des akademischen Kriegspersonals. Man musste scheitern, weil viele gelehrte Theoretiker der Taktik der motorisierten Einheiten misstrauten, die sie für zu schwerfällig und unbeweglich hielten. Tatsächlich rechnete man mit sehr langsamen Bewegungen, weil man davon ausging, dass sie sich aus Sicherheitsgründen ausschließlich nachts bewegen würden. Der Blitzkrieg fand dann allerdings fast durchweg am Tage statt. Weil in der Kavallerieausbildung an der Kriegsakademie gelehrt wurde, dass sich Panzer zwar zu Verteidigungszwecken eigneten, ihr offensiver Wert aber praktisch gleich null wäre. Weil die Techniker oder solche, die sich dafür hielten, der Meinung waren, der Artilleriebeschuss wäre sehr viel effizienter als die Bombardierung aus der Luft, ohne zu berücksichtigen, dass die Munition für Kanonen von sehr weit her geholt werden musste, während Bomber nur zurückzufliegen brauchen, um neue Munition an Bord zu nehmen. Mit einem Wort, weil, verstrickt in lauter Widersprüche, unsere militärischen Führer im Jahre 1940 tatsächlich den Krieg von 1915 bis 18 wiederholen wollten. Die Deutschen aber führten den von 1940. Franzosen und Briten scheitern daran, dass der Begriff Mobilmachung aufgrund neuer technischer Entwicklungen mittlerweile auch einen ganz neuen Bedeutungshintergrund hat. Die schnellen Operationen zu Lande und deren Unterstützung aus der Luft haben mit den Gewohnheiten des Stellungskriegs, auf denen die französische Militärdoktrin fußt, nur noch wenig zu tun. Krieg ist mehr als zuvor eine Abfolge von Reiz und kalkulierter Reaktion. Die Maschinerie, die gegen die halbherzig agierenden Verbündeten in Bewegung gesetzt wird, kombiniert alle ingenieurwissenschaftlichen, militärisch-taktischen und psychologischen Fortschritte der Zeit in bis dahin ungeahnter Komplexität. Man hat berichtet, Hitler habe, ehe er seine Schlachtpläne aufstellte, psychologische Experten zu Rate gezogen. Ich weiß nicht, ob diese Behauptung zutrifft. Unglaubhaft klingt sie nicht. Jedenfalls verrieten die von den Deutschen rasant geflogenen Luftangriffe eine profunde Kenntnis der Empfindlichkeit des Nervensystems und der Mittel, es zu erschüttern. Wer wird, nachdem er es einmal gehört hat, jedes Heulen der Flugzeuge vergessen, wenn sie vor einem Bombenabwurf im Sturzflug herabstoßen? Dieser lang anhaltende, gellende Ton war nicht nur deshalb so grauenhaft, weil man Bilder von Tod und Zerstörung mit ihm assoziierte. Schon er selbst, seine, wenn ich so sagen darf, rein akustischen Qualitäten waren dazu angetan, den Menschen erstarren zu lassen und in Panik zu versetzen. Ja, es hat den Anschein, als wäre er mit Hilfe vibrierender Teile noch eigens intensiviert worden. Die Deutschen hatten die Luftangriffe nämlich nicht ausschließlich darauf angelegt, Zerstörungen und Blutbäder anzurichten. So dicht beieinander auch die Einschläge liegen mögen, stets werden doch die Geschosse nur eine relativ kleine Zahl von Menschen treffen können. Ein Nervenschock hingegen kann weit um sich greifen und die Widerstandsfähigkeit der Truppen untergraben. Fraglos war das eines der wichtigsten Ziele, welche die militärische Führung des Gegners mit ihren ständigen Luftangriffen gegen uns verfolgte. Das Ergebnis entsprach nur zu sehr ihren Erwartungen. Das Desaster kulminiert in der panikartigen Flucht, mit der es am 4. Juni 1940 225.000 Briten und 112.000 Franzosen in Dünkirchen gelang, wenigstens Leib und Leben zu retten. Dass auch Hitler, der Gefreite des Ersten Weltkriegs, noch den Denkmustern einer schon obsoleten Militärgeschichte anhing, zeigte sich allenfalls an der Art des Zeremoniells, mit dem er im Wald von Compiègne den Waffenstillstand vom 22. Juni 1940 abzeichnen ließ. Das historisierende Ritual steht in auffallendem Gegensatz zur kompromisslosen Modernität des Krieges, der die Kontrahenten dorthin geführt hatte. Dass sich das Kräfteverhältnis am Ende dieses Krieges ins Gegenteil verkehrt, hat die nämlichen Ursachen. Was Beweglichkeit und technische Innovation angeht, sind die 1941 von Hitler in die militärische Auseinandersetzung verwickelten Amerikaner den Deutschen voraus. Sogar ihre Militärmusik spiegelt das neue, ungestüme Bewegungsprinzip. Ihre Bomberflotten und die der zu neuer Stärke gelangten Briten tragen die Front ins Hinterland. Dieser Gegner ist mit konventionellen Mitteln nicht zu fassen, zumal er im Schutz der Nacht agiert und über Navigationssysteme verfügt, die ihm beinahe jeden Überraschungsangriff gestatten. Der psychologische Effekt, den Marc Bloch als kriegsentscheidend für den Feldzug im Westen ausmachte, kehrt sich gegen seine Urheber. Üblicherweise und viel zu genau wird die endgültige Wende im Zweiten Weltkrieg mit dem 6. Juni 1944 datiert. An diesem regenverhangenen Tag um 0.15 Uhr wirft sich ein Vorauskommando der 82. und der 101. amerikanischen Luftlandedivision und im Abstand von 5 Minuten eine Einheit der 6. britischen Luftlandedivision auf 5 mit Codenamen versehene Strandabschnitte der Normandie auf der Linie von Saint-Mère-Église nach Caen. Das Unternehmen Overlord, das nach dem Dokumentarroman von Cornelius Ryan als der längste Tag in die Militärgeschichte eingehen wird, mag, was die äußeren Konditionen angeht, sein Gelingen einer ganzen Reihe von Glücksumständen verdanken. Tatsächlich ging ihm eine wissenschaftlich-technische Anstrengung von bis dahin nicht gekannten Ausmaßen voraus. Marc Blochs seltsame Niederlage hat, wie sich da zeigt, auch ihr Gutes gehabt. In den Generalstäben der Alliierten ist man zu der Einsicht gelangt, dass Kriege nur auf ganz neuer Grundlage erfolgreich geführt werden könnten. Dem Erfolg in den kodierten Küstenabschnitten Utah, Omaha, Gold, Juneau und Swerd ging ein gelungenes Täuschungsmanöver voraus. Hitler, der Oberbefehlshaber der Wehrmacht, hatte sich auf eine Invasion am Pas-de-Calais eingestellt, weil sich von dort der Vorstoß zur deutschen Rheinprovinz auf dem kürzesten Weg bewältigen ließ. Sein in Afrika schon besiegter Generalfeldmarschall Erwin Rommel teilte nur widerwillig diese fixe Idee. Mit Scheinangriffen auf sein Hauptquartier in La Roche-Guyon, im Seinebogen auf halbem Weg zwischen der Normandie und Paris, nährten die Alliierten die Illusion einer Landung im Osten der französischen Kanalküste. Die Lektion wurde gelernt. Hitler propagierte als Abwehrmaßnahme den Atlantikwall, eine Festung Europa, die Frankreich gegen britische und alliierte Zugriffe abschirmen sollte. Nicht nur das Kriegsglück hatte sich gewendet. Auch die eigentliche Erfahrung dieses Waffengangs, das Wissen, dass einzig Mobilität die offene Beherrschung des Raums, Geländegewinn versprach, wurde nun ignoriert. Selbst aus den Trümmern der für die Franzosen wirkungslos gebliebenen Maginot-Linie karrte man Material an die Küste, um ein zweites und vergleichbares Befestigungswerk aufzurichten. Die Ironie, die sich in dieser Anstrengung offenbart, bestätigt auch, was Marc Bloch zur selben Zeit schon hellsichtig protokollierte. Nur insgeheim folgte Rommel dem Urteil, dass auch der Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, nicht offen auszusprechen wagte, dass der Atlantikwall ein einziges Bluffunternehmen sei, ohne besonderen militärischen Wert. Die Kriegsführung lag ausschließlich in den Händen des österreichischen Gefreiten des Ersten Weltkriegs, Adolf Hitler, und Paladine wurden für Widerspruch von ihm nur selten belohnt. Cornelius Ryan unterstellt dem für seine Beweglichkeit gerühmten Strategen Rommel am Atlantik eine mittelalterlich anmutende Befestigungsmentalität und belegt dies mit einem Blick auf das Waffenarsenal des Verteidigers. Rommels seltsame Erfindungen waren einfach, aber tödlich. Sie sollten mit Truppen besetzte Landungsboote aufspießen und vernichten, oder sie doch jedenfalls so lange aufhalten, bis die Küstenbatterien sich eingeschossen hatten. In beiden Fällen, sagte sich Rommel, würden die feindlichen Truppen schwere Verluste erleiden, lange bevor sie das Ufer erreichten. Über eine 500.000 dieser tödlichen Unterwasserhindernisse zogen sich nun an der Küste entlang. Aber Rommel, der Perfektionist, war immer noch nicht zufrieden. Auf den Strand, in die Steilhänge, in Wassergräben und auf Fußpfade, die vom Ufer wegführten, ließ er Minen legen. Alle Sorten. Von der großen Tellermine, die die Raupen eines Panzers wegsprengen konnte, bis zu der kleinen Sprengmine, die in die Luft schnellte, wenn man darauf trat, und in Höhe der Magengrube explodierte. Über 5 Millionen Minen verseuchten nun die Küste. Bis zur Landung versuchte Rommel noch weitere 6 Millionen zu verlegen. Sein letztes Ziel war es, die Invasionsküste mit einem Gürtel von 11 Millionen Minen abzuschirmen. Oberhalb des Strandes, hinter diesem Dschungel aus Minen und Hindernissen, warteten Rommels Truppen in Unterständen, Betonbunkern und Verbindungsgräben, die alle mit Drahtverhauen gesichert waren. In diesen Stellungen war jedes Geschütz, dessen der Generalfeldmarschall habhaft werden konnte, so eingesetzt, dass es auf Strand und Meer feuern konnte und sich ihre Schussfelder überschnitten. Einige Geschütze hatte man auf dem Strand selber in Stellung gebracht. Ihre Betonbettungen waren als harmlos aussehende Häuser getarnt und ihre Rohre zielten nicht auf See hinaus, sondern den Strand entlang, sodass sie im direkten Beschuss flankierend in die Wellen der angreifenden Truppen hineinfeuern konnten. Rommel machte sich jede technische Neuheit zunutze. Wo es ihm an Geschützen fehlte, holte er Batterien von Raketen und Nebelwerfern heran. An einer Stelle hielt er sogar unbemannte Zwergpanzer, sogenannte Goliaths, bereit. Diese Apparate konnten mit einer 500.000 Sprengstoff beladen, ferngelenkt, aus den Befestigungen auf den Strand hinausgeschickt und zwischen Truppen oder Landefahrzeugen zur Explosion gebracht werden. In Rommels mittelalterlichem Waffenarsenal fehlten eigentlich nur Tiegel mit flüssigem Blei, das man auf die Angreifer hinuntergießen konnte. Und selbst dafür besaß er das moderne Gegenstück, automatische Flammenwerfer. An verschiedenen Stellen der Front führten Rohrleitungsnetze aus verborgenen Brennöltanks zu den Grashängen über dem Sandstrand. Ein Druck auf den Knopf genügte und anrückende Truppen würden augenblicklich von den Flammen verschluckt werden. Die technische Modernität dieses Abwehrsystems korrelierte freilich nirgends mit dem, worum es beim Aufbau dieser Verteidigungslinie eigentlich ging. Die Schlacht war in dem waffenstarrenden Vorfeld bereits verloren, weil der Feind längst im Rücken der in ihren Bunkern ausharrenden Krieger agierte. Nicht schiere Explosivkraft, sondern die technische Intelligenz teilautomatisierter Waffen und Informationssysteme entschied über Sieg oder Niederlage. Die Schlacht, die den Ausschlag geben musste, wurde über Deutschlands Städten ausgetragen. Auch auf diesem Gebiet hatte Hitlers Wehrmacht ihren Vorsprung in weniger als 5 Kriegsjahren verspielt. Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flak-Division Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. Hamburg im Juli 1943. Die Stadt ist, weil Luftangriffe schon zu den täglichen Gewohnheiten zählen, eine Festung der besonderen Art. Man hat die Binnenalster mit Flößen abgedeckt und getarnt, den Hauptbahnhof unter einer Theaterkulisse versteckt und die Lombardsbrücke durch die Attrappe einer Eisenbahnüberführung in nächster Nähe ersetzt. Jeder verfügbare Quadratmeter wurde für das Anlegen von Wasservorräten genutzt, Deckenbalken hat man mit chemischen Mitteln feuersicher gemacht und im Hafengebiet sind Vernebelungsanlagen installiert. Die Luftabwehr arbeitet mit den neuen Würzburg-Geräten, die anfliegende Bomberverbände zuverlässig und rechtzeitig identifizieren. Das Radarsystem ist Teil einer der Innovationen, die schon in den 30er Jahren auf den Weg gebracht worden waren. Seine Bewährungsprobe steht noch bevor und in Hamburg wird sich zeigen, dass auch auf dem Gebiet der elektronischen Kriegskunst die Alliierten sich mittlerweile einen uneinholbaren Vorsprung verschafft haben. Die leichte, bewegliche Vorhut der gegnerischen Bomberverbände, die am 24. Juli 1943 Hamburg ansteuert, zielt buchstäblich auf das Auge des Feindes. Ein paar tausend Staniolstreifen von ungefähr 7 Zentimetern Länge genügen, um es erblinden zu lassen. Der von ihnen verursachte Nebel von Reflexen macht es dem Bedienungspersonal der Würzburg-Geräte unmöglich, irgendein Objekt in Reichweite ihres Ortungssystems ausfindig zu machen. Die Zahlen des Bombardements von Hamburg, das als Generalprobe für die Vernichtung Dresdens angelegt war, sprechen für sich. 7.931 Tonnen Bomben, die Hälfte davon Brandsätze, fallen bei den 4 Hauptangriffen auf die Stadt. 214.350 Wohnungen werden zerstört, 580 Industriebetriebe in Trümmer gelegt, 180.000 Bruttoregistertonnen Schiffsraum fallen dem Bombardement zum Opfer. 31.643 Menschen verlieren nach offizieller Zählung in dieser bis in die erste Augustwoche andauernden Schlacht um Hamburg ihr Leben. Weil im Zentrum des von den Attacken ausgelösten Feuersturms keine Opfer mehr identifiziert werden konnten, sind es aber wahrscheinlich mehr als 50.000 Tote gewesen. Den Briten vom strategischen Bomberkommando unter Sir Arthur Harris galt Hamburg als der Triumph einer neuen Verbrennungschemie. Deren Fundament beruhte auf der Annahme, dass es möglich sein musste, ein unlöschbares Feuer zu legen. Gelänge es, Brände von einer gewissen Intensität zu entfachen, dann sorgten die aus sich selbst heraus, durch den Abzug von Sauerstoff auch aus ihrer weiteren Umgebung, für ihren Fortgang. Daher das Wort Feuersturm. Mit der Gewalt eines Sturms wird das Oxygen zum Zentrum des Infernos gerissen. Selbst Menschen und schwere Gegenstände haben diesem Sog nicht standhalten können. Übrig bleibt von allem, was in die Feuerkaskade geriet, nur eine gleichförmig graue Aschenschicht oder im günstigsten Fall von den Menschen, für die dies inszeniert wurde, der mumifizierte Leichnam der an Hitze und Sauerstoffmangel in Sekundenschnelle zugrunde gegangenen Person. Selbst in tiefliegenden Kellern erreicht die Hitze, wie sich in Hamburg zeigte, ein Ausmaß, das Metall zu Klumpen einschmilzt. Der Aufwand, den man zum Schutz von Hamburg betrieben hatte, war in jeder Hinsicht ungenügend gewesen. Man hatte durchaus auf dem Stand der Zeit, was das Potenzial der feindlichen Vernichtungskraft anging, bestenfalls konventionelle Vorkehrungen getroffen. Die Stadt als Festung gegen einen Angriff aus der Luft abgeschirmt, ein Gedanke fast so mittelalterlich wie der Kinderglaube, an einem waffenstarrenden Atlantikwall könne die alliierte Invasion sich brechen wie an den Mauern von Jericho oder Carcassonne. Das Schicksal von Jericho hätte die Verteidiger durchaus auf eine richtige Spur lenken können. Auch dort hatte eine vollkommen unkonventionelle Strategie den Belagerern den ausschlaggebenden Vorteil verschafft. Das Verfahren, im einen wie im anderen Fall, es wurde mit jedermann bekannten und beiden Seiten zugänglichen Phänomenen gearbeitet. Posaunen hat es sicher auch innerhalb der Mauern von Jericho gegeben. Einzig die Belagerer aber verstanden es, sie in ihrem Sinne zu nutzen. Das physikalische Prinzip, nach dem die Würzburg-Geräte arbeiteten, war den Briten so gut wie den Deutschen bekannt. Nur die Briten aber zeigten sich imstande, das Orientierungssystem des Gegners zum Schweigen zu bringen. Dünkirchen im Juni 1940, 3 Jahre zuvor. Ein geschlagenes Expeditionskorps und das versprengte Heer der Franzosen retten sich auf Schiffen über den Kanal. Hitler triumphiert in dem von Engländern und Franzosen nur halbherzig geführten Feldzug. Die Invasion der Insel, der Aufmarsch deutscher Truppen vor dem Buckingham Palace, der Gedenkgottesdienst in der St. Paul's Kathedrale, all dies scheint in greifbare Nähe gerückt. Am 21. Juni überfliegt ein britischer Aufklärer den Osten von England. Er ist auf der Suche nach einer mysteriösen Waffe der Deutschen. Elektromagnetische Strahlen, die von unbekannten Sendern in Richtung Großbritannien ausgesandt werden. Der Funker stößt auf ein Signal. 60 Takte pro Minute in einem Punktcode, der beim Weiterflug zu einem einheitlich wahrnehmbaren Ton zu verschmelzen beginnt und sich dann in einem ebenfalls 60 Zeichen in der Minute umfassenden Strichcode aufzulösen. Die britischen Aufklärer haben die Spur einer an sich längst bekannten Erfindung aus den 30er Jahren aufgenommen. Damals hatte die deutsche Lorenz AG ein Anflugsystem für den Luftverkehr entwickelt, bei dem zwei nebeneinander liegende Funkstrahlen einen auch bei schlechtem Wetter zuverlässig identifizierbaren Anflugkurs markierten. Solange eine Maschine sich innerhalb der beiden Strahlen aufhielt, deren einer mit Punkt- und der andere mit strichförmigen Morsesignalen seine Lage verriet, befand sie sich in Relation zu ihrem Landegebiet auf der richtigen Position. Hans Plendel, einem deutschen Ingenieur, war es bereits vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gelungen, dieses Verfahren waffentauglich zu machen. Mit seiner Hilfe ließen sich auch ohne optischen Bodenkontakt Ziele für im Schutz der Dunkelheit operierende Bombergeschwader markieren. Ein Funkstrahl wurde exakt auf das Ziel orientiert und bezeichnete die Anflugrichtung nach dem Lorenz-System. Drei andere kreuzten den unsichtbaren Wegweiser in bestimmten Abständen vor dem Bombenabwurfpunkt. 50 Kilometer zuvor signalisierte der erste Querstrahl, dass die Anflugmarkierung jetzt so exakt wie möglich eingehalten werden musste. 20 Kilometer vor dem Ziel erging mit dem Durchfliegen des zweiten Querstrahls an den Navigator die Aufforderung, eine Präzisionsuhr per Knopfdruck zu starten. Beim Passieren des dritten Querstrahls in einer Zieldistanz von 5 Kilometern wurde von dieser Uhr der automatisierte Bombenabwurfmechanismus ausgelöst. Das System bewährte sich am 14. November bei einem Angriff auf das britische Coventry. Der von Cherbourg auf die Stadt gerichtete Leitstrahl Weser und die Querstrahlen Rhein, Oder und Elbe sorgten für die Eskalation des Luftkriegs, in deren Folge auf ähnliche Weise wie in Coventry die deutschen Städte Hamburg, Dresden, Kassel, Darmstadt und viele andere mehr in Flammen aufgingen. Der Reichsender Frankfurt schaltet wegen Annäherung feindlicher Flugzeuge ab. Wir bitten unsere Hörer, ihr Empfangsgerät auf einen anderen deutschen Sender einzustellen. Zur groben Orientierung für einen solchen Feindflug hätten auch die Signale der zivilen Radiostation genutzt werden können. In den letzten Friedensmonaten vor Kriegsausbruch hatte deshalb die BBC bereits Pläne für eine Simultanschaltung der im Land stationierten Sender erarbeitet, um deren Peilung anhand der bekannten Frequenzen unmöglich zu machen. Ähnlich wurde, verbunden mit dem Wechsel der Wellenlänge und Ausstrahlungsfrequenzen, in Deutschland verfahren. Ums Haar wäre es den Briten in den 30er Jahren sogar gelungen, eine private UKW-Station auf der Nordseeinsel Borkum einzurichten. Die Sympathien des Betreibers hätten allerdings wohl auf der Seite der Deutschen gestanden, Sir Oswald Mosley. Dem glücklosen Faschistenführer des Vereinigten Königreichs sollte ein kommerzieller Kanal zu der Popularität verhelfen, die sich, was sein Programm und seine Person anging, bei den ungewöhnlich gut informierten Briten einfach nicht einstellen wollte. Mosleys verheißungsvolles Projekt scheiterte in buchstäblich letzter Minute. Derweil operierten die deutschen Strategen mit einer Variante des international gebräuchlichen Lorenz-Systems, deren Codename Knickebein ihren Widersachern recht teutonisch anmuten musste. Drei Sender auf den Frequenzen 30, 31,5 und 33,3 MHz, einer in Kleve am Niederrhein, einer in Stolberg an der friesischen Westküste und einer im badischen Lörrach, schickten ihre mit Morsezeichen markierten Lorenzstrahlen in Richtung der britischen Insel. Das vereinfachte Verfahren, bei dem eine Peilung für den Anflug und ein Quermarkenfunkfeuer für die Bezeichnung des Zielpunkts genutzt wurde, erlaubte auch ungeschulten Bomberbesatzungen eine einigermaßen sichere, licht- und wetterunabhängige Navigation. Die Lorenz-Empfangsgeräte waren in jedem Flugzeug ohnehin vorhanden. Eine technisch aufwendige Nachrüstung erübrigte sich daher. In London wurde sehr schnell begriffen, welche Gefahr von den unsichtbaren Leitstrahlen der Deutschen ausging. Auch in der Hinsicht war man bei den Alliierten zunächst im konventionellen militärischen Denken befangen. Der Luftkrieg setzte eine grundlegende Neuorganisation der gesamten Schlachtpläne voraus. Den auf Geländegewinn und das Sichern von Stellungen fixierten Stabsoffizieren war weitgehend entgangen, dass sie in einer ganz neuen Dimension über eine offene Flanke verfügten. Krieg ist eine Abfolge von Reiz und Reaktion, bei der die Angst vor dem Ungewissen, vor der Überraschung an sich ungeahnte Triebkräfte freisetzen kann. Die Bedrohung aus der Luft beschleunigte daher auf dramatische Weise das Tempo der technischen Innovation. Schon am 4. November 1939 hatte ein dem britischen Militärattaché im norwegischen Oslo zugespieltes Konvolut von Geheimpapieren über das Ziel deutscher Rüstungsvorhaben die britischen Abwehrstrategen in beträchtliche Unruhe versetzt. Im sogenannten Oslo-Report war von so fantastisch anmutenden Erfindungen wie Raketenwaffen die Rede. Angeblich war man auf deutscher Seite dabei, Torpedos mit einem magnetischen Auslösesystem zu entwickeln. Zumindest auf dem bewussten Papier existierten bereits nahezu unschlagbare Langstreckenbomberverbände und automatisch ihr Ziel ansteuernde Gleitprojektile. Das in dem Aktenkonvolut verzeichnete Waffenarsenal schien utopisch-technischen Romanen der 30er Jahre entsprungen und wäre wohl als bloße Fantasterei oder als Spielmaterial aus dem Inventar psychologischer Kriegsführung abgetan worden, hätte nicht ausgerechnet ein entscheidender Hinweis gefehlt, der auf die schon identifizierten, aber in ihrer Bedeutung noch unbekannten Funkstrahlen, deren Kurs sich wenig später auf so verhängnisvolle Weise über Coventry kreuzte. Im Ausschuss für das wissenschaftliche Studium der Luftverteidigung im Londoner Kriegsministerium machte man sich nun daran, das Puzzle aus verwirrenden Erkenntnissen und gezielten Falschinformationen zusammenzusetzen. Demnach musste die deutsche Luftwaffe bereits über ein Funkpeilsystem verfügen, bei dem eine Präzisionsvariante der auch von der Royal Air Force genutzten Lorenz-Geräte zum Einsatz gelangte. Die geheimnisvolle Tarnbezeichnung Knickebein deutete darauf hin, dass die genutzten Funkstrahlen analog zur Erdkrümmung gebeugt werden konnten und damit über eine im Prinzip unbegrenzte Reichweite verfügten. Am 13. Juni 1940 konfrontierte F.A. Lindemann, ein Physiker aus Oxford, Winston Churchill in einem Brief mit seiner Bilanz. Es scheint Grund zu der Vermutung zu bestehen, dass die Deutschen irgendein Funkgerät besitzen, mit dem sie ihre Ziele zu finden hoffen. Ob es sich dabei um eine Form von RDF, Radar, handelt oder um eine andere Erfindung, entscheidend ist, das zu erforschen und vor allem festzustellen, welches die Wellenlänge ist. Wenn wir die wüssten, könnten wir die Mittel ersinnen, sie irrezuführen. Wenn sie das Gerät benutzen, um unsere Schiffe zu überwachen, gäbe es mehrere mögliche Mittel. Wenn sie einen scharfen Strahl verwenden, kann dieser unwirksam gemacht werden. Mit Ihrer Genehmigung will ich das mit dem Luftfahrtministerium besprechen und versuchen, Maßnahmen in Gang zu bringen. Lindemanns Brief war, wohl überlegt, so ins Ungefähre formuliert, dass am Sitz des Premierministers fast augenblicklich Alarmstimmung einkehrte. Churchill reagierte auf die Information umgehend mit einer so knappen wie folgenschweren Notiz. Das scheint sehr wichtig und ich hoffe, Sie lassen es sorgfältig untersuchen. Untersucht wurde nun, mit Hilfe von aus abgestürzten Flugzeugen geborgenen Geräten und durch die Verhöre von überlebenden Besatzungen, wie Knickebein funktionierte. Nachdem es im Verlauf solcher Erhebungen gelungen war, fast jedes der Funkfeuer ausfindig zu machen, die von den Deutschen in schnellem Abstand im gesamten französischen Küstengebiet aufgebaut worden waren, genügte ein so einfaches wie wirkungsvolles Gegenmittel zur Abwehr der Gefahr. Britische Verteidiger überlagerten den Punkt- und Strichcode der Knickebeinleitstrahlen mit einem eigenen, genau entgegengesetzten Signalkauderwelsch, bei dem sich die Reihenfolge der ausgesandten Zeichen im exakt gleichen Takt wiederholte. Damit war es den Funkern der Bomberstaffeln unmöglich, die eigene Anflugmarkierung von der maskierten des Gegners zu unterscheiden. Die Flugzeuge wurden zuverlässig in die Irre geschickt. In einem Aufsatz, den er am 10. August 1940 Winston Churchill zustellen ließ, hat Lindemann das Verfahren mit dem Versuch verglichen, ein nächtliches Leuchtfeuer auf See durch Zuschalten einer helleren Lichtquelle unkenntlich zu machen. Von daher erhielten die gegen Knickebein gerichteten Funkbarken die Bezeichnung Masking Beacons, später auf Meacon verkürzt. Die Maskerade trug anfangs durchaus komödiantische Züge. Umgebaute Diathermiegeräte aus Krankenhäusern wurden für die Abstrahlung der Knickebeinfrequenzen umgerüstet und auf den Dächern von Polizeirevieren stationiert, wo sie nach telefonischer Anweisung durch den Funkhorchdienst zum Einsatz gebracht werden mussten. Trotz ihrer anfangs verschwindend geringen Reichweite haben sie viel zur prinzipiellen Lösung des Problems beigetragen. Letztlich wurde die Luftschlacht um England, die Verteidigung Londons, mit Hilfe dieser Improvisationstechnik entschieden. Nicht Bombergeschwader und Jagdflugzeuge, sondern die ersten immateriellen Waffen der Kriegsgeschichte setzten die entscheidenden Akzente in dieser Auseinandersetzung. Erstmals zeigte sich die Substanz aller kommenden Kriege, die reine, dem Aufmarsch der Truppen vorauseilende Information, das elektronische Mittel zum Zweck. Seine Botschaft erreicht die Adressaten vor der Ankunft der feindlichen Armeen und manches Expeditionskorps ist schon besiegt, während es sich noch im Aufmarsch befindet. Paul Virilio, der Theoretiker der medialen Kriege unserer Gegenwart, beschreibt dies als einen Zustand des rasenden Stillstands. Die zu hochfrequenter Strahlung verdichteten Kaskaden elektromagnetischer Wellen sind der eigentliche Austragungsort des Kriegsgeschehens. Hamburg, Coventry, Dresden oder Bagdad sind, daran gemessen, nur Nebenschauplätze. Ich habe während der vergangenen Jahre mein Möglichstes getan, um unsere Luftwaffe zur größten und mächtigsten der Welt zu machen. Die Schaffung des Großdeutschen Reiches ist zum Teil durch die Stärke und ständige Bereitschaft der Luftwaffe ermöglicht worden. Geboren aus dem Geist der deutschen Flieger des Ersten Weltkriegs, beseelt von ihrem Glauben an unseren Führer und Oberbefehlshaber, so steht die deutsche Luftwaffe heute bereit, jeden Befehl des Führers mit Blitzgeschwindigkeit und unerhörter Gewalt auszuführen. Hermann Görings Tagesbefehl im August 1939, noch vor Kriegsausbruch, an die Einheiten der deutschen Luftwaffe gerichtet, war zu dem Zeitpunkt noch die durchaus realistische Grundlage seines Geschäfts mit dem Tod. Kaum zwei Jahre später taugte das schwülstige Pathos nur noch zur Wiederaufbereitung von Durchhalteparolen. Der Blitz, diese technische Chiffre für Kriegführung made in Germany, ließ sich ableiten. Im auf die Lufthoheit gerichteten Rüstungswettlauf war der deutsche Vorsprung uneinholbar verloren gegangen. Eine Abschweifung ins Zeitalter der Belle Époque, hin zu einer Erfindung ganz im Geist von Jules Verne. Am 30. April 1904 präsentiert Christian Hülsmeier, ein junger deutscher Erfinder, dem Reichspatentamt sein Telemobiloskop. Die Gutachter staunen, wiewohl er freimütig eingesteht, dass die Funktion des Geräts, das er bauen will, noch nicht geprüft werden kann. Der Gedanke allein scheint einleuchtend. Ein Einfall, der darauf fußt, dass drahtlos von einem Sender ausgehende elektromagnetische Wellen von metallischen Objekten reflektiert und von einem Empfänger mit minimalem zeitlichen Verzug registriert werden könnten. Hülsmeier verfolgt ein überaus praktisches Ziel. Mit dem Telemobiloskop ließen sich Schiffe auch bei schlechter Sicht und jenseits der Horizontlinie orten. Die Anzeigetechnik, die er bevorzugt, hat unverkennbar noch mit der christlichen Seefahrt zu tun. Von den zurückgeworfenen Signalen wird eine Schiffsglocke aus Messing zum Klingen gebracht. Was den Zeitgenossen wie eine der fantastischen Erfindungen aus den Romanen Jules Vernes anmuten musste, geriet kaum ein halbes Jahrhundert danach in den Händen der weitaus pragmatischer agierenden Ingenieure zu handhabbarer Technologie. Schon im Jahr von Hülsmeyers Patentersuchen war dem Engländer Ambrose Fleming der Bau der ersten Radioröhre, einer Diode, gelungen. Lee de Forest, ein Amerikaner, fügte ihr 1907 eine dritte Elektrode hinzu, mit deren Hilfe es möglich wurde, Funksignale verstärkt weiterzugeben. Diese entscheidende Innovation in der Geschichte der Radiotechnik gestattete es, in der Nachfolge von Hülsmeyers spekulativem Patent Radargeräte zu entwickeln, die sich imstande zeigten, kilometerweit entfernte Metallobjekte nach Distanz und Lage zu peilen. Es dauerte gleichwohl bis zum 20. März 1934, bevor es dem deutschen Ingenieur Rudolf Künold gelang, im Hafen von Kiel einen durch Schalenreflektoren gebündelten Funkstrahl so auf das vor Anker liegende Schlachtschiff Hessen zu richten, dass von einem Empfangsgerät, dessen Vorhandensein in einer Distanz von 600 Meter angezeigt wurde. Dieser noch recht bescheidene Anfangserfolg war der Auftakt zu einer stürmischen Entwicklung. Bei einer Demonstration in Pelzerhaken im Oktober desselben Jahres alarmierte ein in 700 Meter Entfernung vorbeifliegendes Wasserflugzeug zufällig die Empfangsstation. Künold wusste nun um die prinzipielle Brauchbarkeit seines Geräts und verbesserte dessen Wirkung, indem er Impuls modulierte, anstelle der kontinuierlichen Wellen für die Ausstrahlung nutzte. Auf einer Frequenz von 600 MHz war es ihm möglich, Echos von Schiffen in einer Entfernung von bis zu 8 Kilometern aufzufangen. Die Reichweite stieg nunmehr kontinuierlich mit jedem weiteren Versuch. Am nordischen Götterglauben geschult, fiel es den Ideologen der nationalsozialistischen Kriegsführung nicht weiter schwer, die Apparate mit dem Decknamen Freier-Gerät zu bedenken. 1938 kam eine erheblich verbesserte und vor allem mobil einsetzbare Variante unter der Tarnbezeichnung Würzburg auf den Markt. Das deutsche Funkortungssystem taugte nun sowohl zur Frühwarnung als auch zur Peilung von möglichen Zielen für Bombenflugzeuge oder Schiffsartillerie. In der Welt der geheimen Dienste sind Namen nicht einfach Schall und Rauch. Sie werden in Zweifelsfällen, weil jede Seite vom eigenen Umgang mit ihnen weiß, für bare Münze genommen. Die Briten, denen es gerade erst gelungen war, die deutsche Knickebein-Offensive im Wortsinn abzubiegen, rätselten noch, welche Funktion die ihnen soeben erst bekannt gewordenen Freiergeräte ausüben könnten. Präzise Pläne und technische Hinweise waren ihnen bislang verborgen geblieben. Deshalb gestattete die Abwehr sich einen Ausflug ins Reich der ihr ansonsten wenig geläufigen, wenn auch durchaus angemessenen Mythologie. Freya gilt als die nordische Göttin der Schönheit, der Liebe und der Fruchtbarkeit. In ihrem Besitz befindet sich ein Halsband namens Brisingamen, das zu erwerben ihr nur um den Preis der Untreue zu ihrem Gatten gelungen war. Brisingamen war also ein Besitz, um den zu streiten sich lohnte. Nur enthielt diese ein wenig tragikomisch wirkende nordische Göttergeschichte allein keinen Hinweis darauf, was mit der Tarnbezeichnung Freya gemeint sein könnte, hätte es nicht in Freyas Nähe den Götterwächter Heimdall gegeben. Er verwahrte ihr kostbarstes Gut und war dazu mit Fähigkeiten ausgestattet, die aus mythologischer Sicht übernatürlich genannt werden dürfen. Heimdall war bei Tag und bei Nacht imstande, in alle Richtungen gleichzeitig zu schauen. Der Ausflug ins Reich der Mythologie zahlte sich aus. Freya war mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Radarsystem, dem RDF-Gerät, mit dem die Briten experimentierten, vergleichbar, aber von weit höherem Leistungsvermögen. Es begann nun ein Wettlauf gegen die Zeit. Britische Aufklärungsflugzeuge beschafften Fotos der Freya-Stationen. Es handelte sich bei ihnen, wie schnell ausgemacht wurde, um Anlagen mit einem doppelten rotierenden Antennensystem. Die Reichweite wurde mit 90 Kilometern für Freya und 40 Kilometern für die kleineren mobilen Würzburg-Geräte ermittelt. Entlang der französischen Kanalküste arbeiteten die deutschen Radarketten mit einer Frequenz von 120 MHz. Rätselhaft, weil zunächst nicht auszumachen, blieben Impulsgeber die Signale auf der Frequenz von 570 MHz abstrahlten. Diese den Briten nur durch ihren Namen bekannt gewordenen Würzburg-Anlagen ließen sich offenbar ohne größeren Aufwand in der Landschaft verbergen. Die Probleme mit den Sendungen auf 570 MHz führten zu einer weiteren Entdeckung. Auf einem Flakturm in Sichtweite der US-Botschaft in Berlin befand sich ein schalenförmiges Antennensystem von 7 Metern Durchmesser, das sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen gedreht werden konnte. Die Apparatur wurde, wie sich bald herausstellte, unter der Tarnbezeichnung Würzburg-Riese geführt. Es handelte sich um ein Radargerät von hoher Reichweite, das mit Flakbatterien vernetzt die Luftabwehr unmittelbar auf die anfliegenden Verbände dirigierte. Inzwischen war es der Luftaufklärung der Briten gelungen, wenigstens einen Standort der Würzburg-Geräte ausfindig zu machen. In Saint-Brumval, in der Nähe von Le Havre, war ihnen in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Antennen einer Freya-Station am Ende eines Klippenpfads ein schalenförmiges Objekt aufgefallen, das nach seiner Beschaffenheit an einen elektrischen Heizkörper erinnerte. Es handelte sich um eine der Konstruktionen, die schon in dem 1939 dem Geheimdienst zugespielten Oslo-Report erwähnt worden waren. Ein parabolischer Reflektor mit einem Durchmesser von 3 Metern, montiert auf einer kastenförmigen Basisstation. Dem Piloten des Aufklärungsflugs, Tony Hill, war mit der Aufnahme einer der Klassiker der Luftaufklärung im Zweiten Weltkrieg gelungen. Unklar blieb die Funktionsweise des langgesuchten Geräts. Aber jetzt, wo einer mit viel Mut und ein bisschen Glück die halbe Wahrheit ans Licht gezerrt hatte, war es um den Wagemut aller anderen Beteiligten auch nicht schlechter bestellt. Man beschloss, den Deutschen ihr Würzburg-Gerät einfach von der Klippe zu stehlen. Am 28. Februar 1942, mehr als 2 Jahre vor der Invasion in der Normandie, landete eine Einheit von 119 Fallschirmjägern im verschneiten Saint-Brunval. Der Coup brachte den Stoßtrupp in kürzester Zeit in den Besitz aller wichtigen Geräteteile, vom Empfängerverstärker über den Modulator bis hin zum Sender. Lediglich die Antennenkonstruktion hatte nicht rechtzeitig genug demontiert werden können. Noch wichtiger waren die 3 Gefangenen, die mit Landungsbooten nach England geschafft wurden. Einer von ihnen war der Radarfunker der Station Saint-Brunval, bei weitem die ergiebigste Quelle dieser Aktion. Das überaus konventionell, aber erfolgreich ausgeführte Kommandounternehmen hat dem Radarkrieg wahrscheinlich die entscheidende Wende gegeben. Es stand nun fest, dass die Würzburg-Ketten auf der Frequenz von 570 MHz ausstrahlten und dass es den Deutschen gelungen war, die Echos dieser Signale mit dem Zielsuchsystem ihrer Flugabwehr zu koordinieren. Britische Piloten hatten bereits zuvor immer wieder berichtet, dass der Beginn von Sendungen auf 570 MHz immer wieder mit ihrer Identifikation durch Flakscheinwerfer zusammenzufallen schien. Der teilautomatisierte Krieg war bereits Realität. Mit ihren Kenntnissen über die technischen Grundlagen der deutschen Radarsysteme machten sich die Briten an die Entwicklung von Abwehrmaßnahmen. Eine davon bestand darin, die Impulse des Freier-Systems zu verstärken und zurückzusenden. Dieses Moonshine genannte Verfahren erzeugte auf den feindlichen Empfängern imaginäre Radarechos, mit deren Hilfe auch reale Angriffe durch Irreführung abgeschirmt werden konnten. Die Simulation erwies sich als überaus erfolgreich. Ein ums andere Mal warfen sich deutsche Kampfverbände Geschwadern entgegen, die doch nur eine Spiegelung ihrer selbst waren. Nach der Niederlage Rommels in El Alamein im Oktober 1942 bereitete es den Briten keine Schwierigkeiten mehr, in den Besitz der gesamten Würzburg-Technik zu gelangen. Sie war auf dem von den Deutschen überstürzt geräumten Schlachtfeld in reichem Maße vorhanden. Probleme machte dagegen die Entwicklung von Störverfahren für das mit sehr hohen Frequenzen arbeitende System. An Professor Lindemann, der über einen sehr direkten und wirksamen Zugang zu Winston Churchill verfügte, war es wieder einmal die Lage in einem Gutachten zu skizzieren. Dabei ging es ihm darum, dass Radar im Prinzip jeden metallischen Gegenstand identifiziert, ohne dass es möglich wäre, eigene Objekte von feindlichen zu unterscheiden. Wenn diese Methoden auch zweifellos ausgezeichnet für die Entdeckung einzelner Flugzeuge oder zusammenfliegender Staffeln sind, scheint man Schwierigkeiten zu begegnen, sobald große Mengen von angreifenden und verteidigenden Flugzeugen in der Luft sind, von denen jedes Signal reflektiert. Diese Schwierigkeiten können sich sehr entscheidend vergrößern, wenn der Feind den Bediener des Radars blendet, indem er Mengen von Oszillatoren in dem entsprechenden Gebiet verstreut. Solche Oszillatoren brauchen nur aus dünnen Drähten, 15 bis 30 Zentimeter lang zu bestehen, die man leicht in angemessener Position an Spielzeugballons oder, falls sie nur für etwa eine halbe Stunde gebraucht werden, an kleinen Fallschirmen aufhängen kann. Soweit es sich um das Radarortungsgerät handelt, würde jeder Draht genauso ein Echo erzeugen wie ein Flugzeug. Der Gedanke, der sich hier zunächst auf Drahtschleifen, sogenannte Dipole, richtete, fand schnell zu seiner einfachsten Form. In den Laboratorien der Luftverteidigung begann die Produktion rechteckiger Staniolstreifen, von denen aus Flugzeugen abgeworfen 240 Blätter genügten, um das Radarecho eines Bombers zu erzeugen. In großer Zahl zum Einsatz gebracht, ließen diese Folien sämtliche im Bereich von über 200 MHz arbeitende Radarsysteme erblinden. Das Dilemma, in das man damit geriet, war nur, dass die eigene Funkortung genauso zuverlässig lahmgelegt wurde. Die sich daran entzündende Kontroverse stand zunächst im Schatten einer Ingenieurleistung, die den Briten endgültig ihren Vorsprung in der Radartechnologie sicherte. Eine schon im Juli 1940 entwickelte Röhre, deren Leistung von 500 Watt im Verlauf weniger Monate auf 10.000 Watt bei einer Frequenzabstrahlung von 3.000 MHz gesteigert werden konnte, gestattete die Aufzeichnung hochauflösender Bilder, deren Beschaffenheit auf dem Schirm einer braunschen Röhre an die vertrauten Konturen von Landkarten erinnerte. Das System war imstande, bebaute von unbebauten Landschaften zu unterscheiden. Es registrierte Küstenlinien und verfügte vor allem über einen Vorzug. Weil es sich mit den Objekten, von denen es transportiert wurde, bewegte, war seine Reichweite unabhängig von den Leitstrahlen der nun schon konventionellen Funkortungstechnologie. Das Gerät mit der Kodierung H2S war das erste heutiger Technik noch verwandte Bordradarsystem. In der britischen Luftabwehr wurde derweil lautstark über die mit dem Einsatz von Staniolstreifen als Störmittel verbundenen Probleme gestritten. Letztlich entschied man sich für das Verfahren, das auch auf deutscher Seite schon einmal durchdacht worden war. Die Resultate hatten den Reichsluftfahrtminister so geschockt, dass er eine praktische Erprobung untersagte, um den Gegner nicht auf diese Spur zu führen und die Vernichtung der wissenschaftlichen Berichte anordnen ließ. Göring hatte begriffen, dass in den harmlosen Metallstreifen der Zusammenbruch der Luftverteidigung angelegt war. Der Verzicht aus Furcht vor Entdeckung half aber dem Gegner. Als Hamburg, Bremen, Kassel, Darmstadt und Dresden in Flammen aufgingen, regnete es zuvor Staniol. Die Verteidiger dieser Städte hatten nicht die Spur einer Chance, die anfliegenden Bomberverbände auf ihren Radarschirmen von den Echos der Wolken aus Metallfolie zu unterscheiden. So ging Hamburg, in nüchternen Zahlen bemessen, in den Julitagen des Jahres 1943 an 40 Tonnen oder 92 Millionen Streifen simplen Aluminiums zugrunde. Soweit hatte dieser Krieg durchaus eine materielle Seite, wenn auch von überaus flüchtiger Art. Heimdall, der Bewacher des von Freier geraubten Halsbands Brisingamen, hatte sein Augenlicht eingebüßt. Ein wenig Ironie muss da wohl im Spiele gewesen sein, weil nämlich die Briten ihre Staniolwolken mit dem Tarnnamen Window versahen. Es gab ja gerade keinen Blick mehr durchs Fenster der Funkortung in eine greifbare Realität, wenn die Window-Wolken am Himmel erschienen. Radar führt zu einem Krieg um die Bilder. Die Devise, unter der es zum Einsatz gebracht wird, lautet: Erkenne den Feind. Der freilich gibt sich mit seinen Mitteln gelegentlich auch die Ehre, nicht vorhanden zu sein. Eben dies geschah in der Nacht vor dem längsten Tag, dem 6. Juni 1944. Während Hitler und Rommel getreu ihrer Vermutung, der Feind plane die Invasion am Pas-de-Calais, dort ihre Kräfte konzentrierten, setzten die Alliierten alles daran, sie in genau diesem Verdacht zu bestätigen. Daher die Angriffe auf Rommels Hauptquartier in La Roche-Guyon, die das deutsche Oberkommando ganz folgerichtig in seinem Argwohn bestätigten, die Invasion werde demnächst erfolgen. Daher aber auch die Flüge ins Hinterland von Boulogne-sur-Mer und das konzentrierte Bombardement einer Zone, von der jeder annehmen müsste, genau dort würden sich nach der Zerschlagung der tiefgestaffelten Verteidigungslinien die Kräfte zum entscheidenden Vorstoß auf die deutsche Westgrenze sammeln. Man hatte Meldungen über eine unmittelbar zu erwartende Landung in Kreisen der deutschen Abwehr lanciert. Die Reaktionen fielen erwartungsgemäß aus. Generalfeldmarschall von Rundstedt, der sich wegen des schlechten Wetters ohnehin in trügerischer Sicherheit wiegte, zog aus dem Planspiel eine fatale Bilanz. Die deutliche und systematische Zunahme der Luftangriffe lässt vermuten, dass der Gegner einen hohen Bereitschaftsgrad erreicht hat. Wahrscheinliche Invasionsfront bleibt weiterhin der Abschnitt von der Schelde bis zur Normandie. Und es ist nicht unmöglich, dass die nördliche Bretagne mit einbezogen wird. Aber es steht immer noch nicht fest, wo der Gegner innerhalb dieses Gesamtabschnitts angreifen wird. Konzentrierte Luftangriffe auf die Küstenstellungen zwischen Dünkirchen und Dieppe könnten bedeuten, dass der Schwerpunkt der alliierten Invasion hier liegen wird. Aber das nahe Bevorstehen einer Landung ist nicht erkennbar. In diesem Augenblick bewegte sich bereits, aus Moonshine-Impulsen und Window-Reflexen erzeugt, eine Geisterflotte auf dem Meer und in der Luft in Richtung Boulogne und Cap d'Antifer. Sie stieß auf keinen großen Widerstand deutscher Jagdgeschwader, der angesichts solcher elektronisch erzeugter Phantombilder ohnehin wirkungslos geblieben wäre. Ein paar zerbrechliche Fischerfahrzeuge mit über ihnen schwebenden Fesselballons spielten den Part von Landungsbooten. Die Radarreflektoren in den Ballons suggerierten eine Armada exakt vor dem erwarteten Landegebiet. Ihre Jagdverbände hatten die Deutschen ins Hinterland verlegt, wegen der tatsächlichen und der vermeintlich noch bevorstehenden Bombardements. Die Wetterberichte nährten eine weitere Illusion. Zu diesem Zeitpunkt, in Sturm und Regen, sei eine wirkliche Invasion nicht zu erwarten. Vom auf den Pas-de-Calais fixierten Hitler wurde dies ohnehin geglaubt. Er versagte seinen Militärs Panzerunterstützung im tatsächlichen Landegebiet Normandie und trug so zum Gelingen des gigantischen Täuschungsmanövers bei. Das Spiel mit Lug und Trug ging eigenartigerweise auf, weil man im Oberkommando der Wehrmacht glaubte, man habe es als ein Spiel mit Lug und Trug identifiziert. Nicht die Scheinangriffe auf Boulogne-sur-Mer und Cap d'Antifer, sondern die Landung selbst wurde, und dies bis zum 25. Juli 1944, von Hitler für ein Täuschungsmanöver gehalten. Man hatte, so sicher wähnte man sich, dafür sogar einen handfesten Beweis. Gummipuppen in der Gestalt von Fallschirmjägern, deren Abwurf im Hinterland von Caen nur bedeuten konnte, dass das dort ablaufende Unternehmen nicht ernst gemeint war. Daher wurde die Verteidigung weiter auf die ein für allemal als maßgeblich definierte Region nächst der belgisch-französischen Grenze konzentriert. Als sich herausstellte, dass die falschen Radarechos und die Scheinangriffe vom wirklichen Geschehen abhalten sollten, hatte sich die alliierte Streitmacht längst auf dem französischen Festland an vier Brückenköpfen in der Normandie festgesetzt. Eine zweite Front im Westen entstand und leitete die lang erwartete Wende im Westen ein. General Dwight D. Eisenhower gab am 6. Juni 1944 folgende Meldung bekannt. People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe, made in conjunction with our great Russian allies. I have this message for all of you. Although the initial assault may not have been made in your own country, the hour of your liberation is approaching. Knickebein und Würzburg-Riese. Unter diesem Titel hörten Sie heute einen Report von Gerald Sammet über die Aufhellung der Nacht im Zweiten Weltkrieg durch Radar. Es sprachen Friedhelm Tock, Frank Arnold und Dieter Hufschmidt. Ton und Technik Gisela Kniemeyer und Helga Kunze. Regie Till Bergen. Redaktion Wolfgang Kirchesch. Unter Verwendung von Tondokumenten der BBC vom 6. Juni 1944 und vom Deutschen Rundfunkarchiv.